Auch in den 90ern gab es immer wieder Aufnahmen, in denen die Klänge des E-Bows eingesetzt wurden, obwohl er durch die vielen Soundmöglichkeiten, die dank Sampler und immer vielseitigeren Synthesizern machbar geworden sind, etwas ins Hintertreffen geraten ist. Die Kombination aus dem klassischen E-Bow-Sound und modernem Digital-Lego brachten Hooverphonic aus Belgien Anfang der 90er auf den Punkt.